neue стихи. Wollen wir Hebräer Kapitel 10, Vers 26 und 27 lesen? Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir dafür kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten des Gerichtes und des Feuereifers, der die Widersacher verzehren wird. Не остается более жертвы. Es gibt kein Opfer mehr. Произвольно грешит. Der mutwillig sündigt. Это тот, кто получил познание. Das ist der die Erkenntnis schon bekommen hat. Человек, который знает, что это грех. Ein Mensch, der schon weiß, dass es Sünde ist. Но этот грех делает. Aber er tut die Sünde. Будучи членом церкви. Und ist schon ein Gemeindemitglied. Писание ему говорит, за тебя уже нет жертвы. Die Bibel sagt, für dich gibt es kein Opfer mehr. Для тебя жертва Иисуса в его крови, она тебе сейчас бессильно помочь. Für dich ist das Opfer Jesu Christi in seinem Blut in diesem Fall hilflos zu helfen. Почему? Потому что ты ею уже воспользовался один раз. Weil du dieses schon mal gebraucht hast. Когда каялся впервые. Als du das erste Mal Buße getan hast. Это амнистия от грехов, которая предлагается один раз. Das ist eine Amnestie oder Erlassung der Sünden, welches einmal nur geboten wird. Что же ожидает человека, который совершает такой произвольный грех? Писание говорит: ярость огня и ожидание суда. Und was geschieht mit solch einem Menschen, der mutwillig sündigt? Die Bibel sagt, verzehrendes Feuer oder Feuereifer und das Warten des Gerichts. Итак, член церкви, сделавший грех. Und so ein Gemeindemitglied, welcher gesündigt hat. Произвольный грех, грех, который он знал, что это грех, но он его сделал. Eine mutwillige Sünde, eine Sünde, von der wusste, dass es Sünde ist und hat diese jedoch getan. За такой грех нет жертвы. Für diese Sünde gibt es kein Opfer. Но есть ходатай Нового Завета. Aber es gibt einen Fürsprecher des Neuen Testaments. Что же тогда надо сделать, чтобы не ярость огня и не ожидание суда, а милость от Бога пришла к согрешившим? Was muss man tun, damit nicht Feuereifer und nicht das Warten des Gerichts kommt, sondern dass man zu Jesus kommen kann? Теперь, пожалуйста, уловите такую мысль. Bitte fangt jetzt diesen Gedanken ein. Вот человек сделал грех. Der Mensch hat Sünde getan. Член церкви. Ein Gemeindemitglied. И Бог начал отсчет времени. Und Gott beginnt hier einen Zeitabschnitt oder Zählung der Zeit. Когда закончится отсчет времени? Wenn diese Schätzung der Zeit oder Zählung der Zeit abgeschlossen ist. Человека встретит ярость огня и ожидание суда. Erwartet den Menschen Feuereifer und ein Warten des Gerichts. Но Бог всегда человеку отмеряет время. Aber Gott misst den Menschen immer eine Zeit ab. Это время знает только Бог. Diese Zeit kennt nur Gott. Но в это время ты можешь успеть что-то сделать. Aber in dieser Zeit kannst du es noch schaffen, was zu tun. Чтобы ярость огня и ожидание суда тебя не встретило. Damit das Feuereifer und das Warten des Gerichts dir nicht begegnet. Что мы можем сделать? Давайте взглянем первое послание Коринфянам, 11 глава. Was können wir tun? Wollen wir 1. Brief Korinther lesen, Kapitel 11. И мы прочтем 31 стих. Und wir werden den Vers 31 lesen. Denn so wir uns selbst richten, so würden wir nicht gerichtet. Послушайте, можно избежать суда. Hört mal, man kann diesem Gericht ausweichen. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Würden wir uns selbst richten, dann werden wir nicht gerichtet. Оказывается, можно Божьего суда избежать. Das heißt also, man kann das Gericht Gottes umgehen. Но что для этого надо сделать? Aber was muss man dafür tun? Там написано осудить себя. Dort steht sich selbst richten. Если ты осудишь сам себя, wenn du dich selbst richtest, тогда ты избежишь Божьего суда. Dann wirst du das Gericht Gottes meiden. И если ты не осудишь себя, wenn du dich selbst nicht richtest, то ты встретишь Божий суд. Dann wirst du dem Gericht Gottes begegnen. Но даже если ты его встретишь, und selbst wenn du ihm begegnest, тебе это во благо. Dies das zum Guten. 32 стих. Vers 32. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vor dem Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht mit der Welt verdammt werden. Здесь на земле лишь за грехи Бог судит только своих детей. Hier auf der Erde für die Sünden richtet Gott nur seine Kinder. Но в этом для них есть благо. Aber für sie ist darin ihr Wohl. Когда будет судим весь мир, wenn die ganze Welt gerichtet wird, тогда его дети судимы не будут. Dann werden seine Kinder nicht gerichtet. Бог скажет, я уже наложил взыскание, когда они были на земле. Gott sagt, ich habe schon eine Heimsuchung gemacht, als er noch auf der Erde war. Но правда стоит в том, что ты даже можешь и этого суда на земле избежать. Aber die Wahrheit ist die, dass du auch diesem Gericht auf der Erde ausweichen kannst. Что же надо сделать? Was muss man tun? Надо осудить себя. Man muss sich selbst richten. И теперь я задаю вопрос: а как это сделать? Jetzt stelle ich die Frage: wie soll man das tun? И в этом отношении наилучший вариант для члена церкви. Und in diesem Moment oder in dieser Hinsicht ist der die beste Variante für ein Gemeindemitglied, das ist die dargebotene Praktik der Bekennung der Sünden. Когда ты приходишь на исповедание пред Господом в присутствии служителей, wenn du zum Bekenntnis vor den Herrn kommst, mit Anwesenheit der Brüder oder der Diener, и когда ты на исповедании говоришь, я согрешил, und wenn du in diesem Bekenntnis sagst, ich habe gesündigt, и ты называешь грех своим именем. Und du nennst die Sünde nach ihrem Namen. И твое сердце проникнуто глубоким самоосуждением. Und dein Herz ist erfüllt von tiefer Selbst oder von tiefem Selbstrichten. То, видя это, начинает новозаветный ходатай Иисус ходатайствовать одесную Отца. Dann sieht Jesus Christus, der Fürsprecher des neuen Bundes, und tritt vor Gott ein für dich. И прощение согрешившему даруется уже не в качестве подарка, а в качестве милости. Und die Vergebung der Sünde ist nicht mehr in der Eigenschaft eines Geschenks, sondern die Gnade oder die Barmherzigkeit. И согрешившему от престола Божьей благодати Духом Святым эта милость приносится, которую он в своем сердце чувствует и осязает. Und die fürsprechende Gnade Gottes kommt auf den Menschen herab, wo oder welche Gnade er dann in seinem Herzen spürt und erfährt. И тут важно понять. Und hier ist es wichtig zu verstehen. Если есть покаяние, но нет самоосуждения, wenn es Buße gibt, aber nicht oder aber kein Selbstgericht, то ходатайство не возносится. Dann wird keine Fürbitte emporgehoben. Потому что каяться согрешившему члену церкви надо не так, как здороваешься. Denn man muss, oder die Buße für ein Gemeindemitglied ist nicht das gleiche, wenn du eine Begrüßung aussprichst. Знаете, как здоровается? Hallo. Wisst ihr, wenn man begrüßt? Hallo. А как каются? Aber wie tut man Buße? Если так просят прощения, прости. Wenn man so vergeben wird, vergib mir. Иисус не ходатайствует. Jesus tritt nicht für uns ein. Он ждет, когда ты себя осудишь. Er wartet, bis du dich richtest. И когда ты приходишь на исповедание, осуждая сам себя, und wenn du zum Bekenntnis kommst und dich selbst richtest, и ты успеваешь в отведенное тебе время, und du schaffst es in der dir abgestimmten Zeit, тебя не встретит суд, dann wird das Gericht dir nicht begegnen. Потому что его слово говорит, если ты осудишь сам себя, Бог не будет судить. Denn sein Wort sagt, wenn du dich selbst richtest, wird das Wort Gottes oder Gott dich nicht richten. Тот, кто в своей жизни отвергает практику исповедания, und deswegen, wer in seinem Leben die Praxis des Bekenntnisses ab он сам себя подставляет под Божий гнев в этой жизни. Wer das Bekenntnis von sich vortut, der stellt sich selbst unter den Zorn Gottes. Люди, которые думают, я промолчу. Die Menschen, die denken, ich werde schweigen. Никому ничего не скажу. Ich werde niemandem was sagen. Но это не значит, что в твоей жизни ничего не произойдет. Heißt das noch lange nicht, dass in deinem Leben nichts geschehen wird. Бог тебя так сильно любит. Gott liebt dich so sehr, что накажет тебя здесь. Dass er dich hier bestrafen чтобы wird. Не судить тебя, когда будет судим весь мир. Damit er dich nicht richten muss, wenn die ganze Welt gerichtet wird. Но ты даже этого суда можешь здесь избежать. Aber du kannst auch dieses Gericht hier если schon ты наберешь umgehen, dir мужество, wenn du den Mut fasst, и осудишь сам себя, und dich selbst richtest. Придя на исповедание и назовешь вещи своими именами, und du kommst zum Bekenntnis und nennst die Sünde die Dinge mit ihrem Namen, тогда не Божий суд, dann wird nicht das Gericht Gottes, а Божия милость в прощении будет твоим благословением, sondern die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes wird dein Segen sein. Я думаю, мы имеем право сказать слава тебе, Господи. Ich denke, wir können sagen, haben das Recht, preis dem Herrn zu sagen. Потому исповедание это не обряд. Und ein Bekenntnis, das ist nicht eine исповедание. Sitte. Исповедание – это очень серьезное, ответственное дело. Das Bekenntnis ist eine sehr ernste und seriöse Sache. И в нем нам предложена великая милость. Und in ihm ist uns eine gewaltige Gnade gegeben. Милость, если я ошибся, то не встречать суда. Barmherzigkeit dessen, dass wenn ich gefehlt habe, dass mich kein Gericht erwartet. А встречать милость в прощении вновь предложенную. Sondern die Vergebung zu bekommen oder die Barmherzigkeit der neuen Vergebung zu bekommen. Я уже дальше стараюсь спешить, у нас около 5-7 минут, я постараюсь сейчас завершить. Итак, для того, чтобы имея вот эти 5 элементов благодати, damit wir jetzt diese 5 Elemente der Gnade haben, я хочу вместе с вами сейчас прочесть один текст, möchte ich mit euch einen Text lesen, который нам с вами говорит о том, как же теперь мы можем с вами воспользоваться элементами, der uns davon zeugt, wie wir diese Elemente gebrauchen können. Писание нам говорит, что мы верою приступили к той благодати, в которой стоим. Die Schrift sagt, dass wir durch Glauben in die Gnade getreten sind, in der wir uns jetzt befinden. Итак, каким образом мы приступаем к благодати? Und auf welche Weise kommen wir zu dieser Gnade? Римлянам 5:2. Römer 5:2. Через которого верою мы получили доступ к благодати. Durch welchen wir den Zugang zur Gnade gefunden haben. Доступ к благодати. Den Zugang zur Gnade. Через твою личную веру. Durch deinen persönlichen Glauben. Итак. Und so. Бог выложил, предложил вам и мне. Gott hat uns, mir und dir hingelegt. Элементы спасительной благодати. Die Elemente der errettenden Gnade. В жертве. Im Opfer. В слове. Im Wort. В крови. Im Blut. В духе святом. Im Heiligen Geist. В воскресшем ходатае. In dem auferstandenen Fürsprecher. А теперь он говорит, ты всем этим можешь воспользоваться. Und jetzt sagt er, du kannst all das gebrauchen. Если ты запутался. Wenn du verwirrt bist. Не знаешь, куда идти. Wenn du nicht mal weißt, wo du gehen sollst. Он говорит, у тебя есть вера. Er sagt, du hast den Glauben. И есть мое слово. Und du hast mein Wort. Обратись к нему. Wende dich dazu. Оно как светильник осветит. Das wird wie eine Leuchte dich erleuchten. Оно озарит тропинку, по которой надо идти. Es wird dir den Pfad zeigen, auf dem du gehen musst. Если ты чувствуешь, что у тебя недостает сил, wenn du spürst, dass du keine Kraft mehr hast, как Господь говорит, у тебя есть вера, Jesus sagt, du hast den Glauben, а у меня есть благодать Святого Духа, ich habe die Gabe des Heiligen Geistes, с помощью веры, mit Hilfe des Glaubens, восполни силу, которую в тебе недостает, erfülle dich mit der Kraft, die dir nicht ausreicht. Если ты согрешил, wenn du gesündigt hast, будучи членом церкви, und ein Gemeindemitglied bist, Господь говорит, у тебя есть вера, sagt Gott, du hast einen Glauben, а у меня есть ходатай Нового Завета, ich habe den Fürsprecher des Neuen Bundes oder des Neuen Testaments. Сделай от тебя зависящие шаги, чтобы он начал ходатайствовать. И не надо томиться годами. Und du brauchst dich nicht jahrelang quälen. Возврати потерянную святость и живи снова благословенно. Kehre um zu der verlorenen Heiligkeit und lebe im neuen Leben. А если ты встретил неверующего, wenn du einen Ungläubigen begegnest, то ты ему можешь сказать, у тебя есть вера. Du kannst ihm sagen, du hast einen Glauben. А у Иисуса есть подарок в крови Иисуса купленный. Und Jesus hat ein Geschenk durch das Blut Jesu gekauft. Это праведность, весон чистый и светлый ты можешь принять. Das ist die Gerechtigkeit, ein reines Gewand, das kannst du annehmen. И шестой элемент благодати, он имеет отношение непосредственно к нашему телу. Und der sechste Element der Gnade hat unmittelbar Einfluss auf unseren Körper oder auf unser Fleisch. 1 Petrus 2:24. 1 Petrus 2:24. Ранами его вы исцелились. Durch seine Wunden sind wir geheilt. И доступ к этому элементу благодати тоже верой. Und Zugang zu dieser Gnade haben wir wiederum durch den Glauben. Если ты в своем теле имеешь немощь, wenn du in deinem Fleisch, deinem Körper einen Mangel hast, ты своей собственной верой, dann kannst du durch deinen eigenen Glauben, можешь в молитве прийти к Богу, im Gebet zu Gott kommen, и искать у него милости через благодать в его ранах, которых тебе даровано исцеление. Und bei ihm die Barmherzigkeit suchen, welche durch seine Gnade dir gegeben ist zu deiner Heilung. И теперь, дорогие братья и сестры, und jetzt, ihr lieben Brüder, Schwestern, нам с вами Бог даровал абсолютно все, uns hat Gott absolut alles gegeben, чтобы мы предлежащий нам путь к небесам, damit wir den Weg, der vor uns liegt, zum Himmel, чтобы мы его совершили, не отступили и не сдались, не отступили назад, dass wir diesen Weg gehen und nicht aufgeben, nicht zurücktreten. И многие из вас, наверное, в своих домах имеют аптечку. Viele von euch haben in ihren Häusern vielleicht so eine Hausapotheke. У вас может быть высокое кровяное давление. Ihr habt vielleicht einen hohen Blutdruck. А дома у вас есть лекарство. Und zu Hause habt ihr ein Medikament. Но вы им не пользуетесь. Aber ihr gebraucht dieses nicht. И тогда в таком случае вы живете и томитесь. Und in diesem Fall lebt ihr und quält euch. И чувствуете себя некомфортно. Und ihr fühlt euch nicht комфортно. А что можно сделать? Можно протянуть руку. Was kann man tun? Man kann взять средство, das Mittel nehmen, которое может возвратить тебя в нормальное состояние, welches dich in den normalen Zustand wiederherstellen kann. И жить и не чувствовать себя плохо, а чувствовать себя нормально. Und sich nicht schlecht, sondern normal fühlen. В шести элементах спасительной благодати. In den sechs Elementen der heilsamen Gnade. Нам Бог предложил свое небесное лекарство. Hat Gott uns sein himmlisches Arznei gegeben. И он нам сказал без золота и серебра. Und er sagt ohne Silber und Gold. Но с помощью твоей личной веры. Sondern mit Hilfe deines persönlichen Glaubens. Ты можешь воспользоваться любым из них. Kannst du jeden von diesen sechs gebrauchen. И чувствовать себя всегда хорошо. Und dich immer gut fühlen. И чувствовать себя всегда благословенным. Und dich immer gesegnet fühlen. И чувствовать себя всегда достойным und, войти в небеса. Und dich immer dafür, um in den Himmel einzugehen, dich dafür würdig zu fühlen. Ты только определи, что тебе надо. Du musst nur bekennen oder erkennen, was du brauchst. И верой своей протянись и возьми то, что тебе необходимо. Und durch deinen Glauben sollst du emporschrecken und dir das nehmen, was du benötigst. Нам Писание говорит, что нам это даровал Господь. Die Heilige Schrift sagt, dass Gott dieses uns gegeben hat. Последний текст – это 1 Петра 1:13. Letzter Text ist 1. Petrus Brief 1:13. Тут написано: совершенно уповайте на подаваемую благодать. Hier steht geschrieben, dass ihr euch vollkommen hingeben sollt oder Hoffnung haben sollt auf die euch dargebrachte Gnade. Вот это то, к чему призывает Писание. Das ist das, wozu uns die Schrift zuruft.